schon! Das wird mal blasen! Weit schon! Wenn ich langsam bin, überall nur Arschlöcher, ich halte das nicht mehr aus. Die Decke fällt mir auf den Kopf, ich muss hier endlich raus. Die Regierung will sich auch nicht ändern, das ist doch ganz klar. Wenn das Chaos hier sind, dann bin ich nicht mehr da. Weit schon! Kannst du mal blasen? Weit schon! Wenn ich langsam bin, weit schon! Kannst du mal blasen? Weit schon! Wenn ich langsam bin, Deutschland! Wenn ich einsam bin! Deutschland! Kannst du mal blasen! Deutschland! Wenn ich einsam bin! Deutschland! Kannst du mal blasen! Deutschland! Wenn ich einsam bin! Deutschland! Kannst du mal blasen! Deutschland! Wenn ich einsam bin! Kannst du mal blasen? Deutschland! Wenn ich einsam bin! Deutschland! Kannst du mal blasen? Deutschland! Wenn ich einsam bin! Deutschland!